Live. Plan B mit Klaus Fiel. Sie und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt einen womöglich etwas reißerischen Titel. Sie heißt Endlich Frühling. Endlich Frühling. Die Schottin Emma Pollock, gerade gehört, veröffentlicht ihr zweites Soloalbum, The Law of Large Numbers. Zu Deutsch so viel wie Das Gesetz hoher Zahlen. Ihr Album lässt mich ein wenig ratlos zurück. Den halben Tag nahezu verbringe ich damit, den Code ihrer eigenartig arrangierten Songs zu entschlüsseln. Bisweilen glaube ich, einzelne Lieder beinhalteten gleich ein halbes Dutzend verschiedenartiger Strophen und ebenso viele unterschiedliche Refrains. Dazu kommen Passagen, die weder dem einen noch dem anderen zuzuordnen sind. Ein Album zwischen Baum und Borke, zwischen Winter und Frühling, wenn man so will. Eins also mit eigentlich genialem Timing. Zumal ich persönlich mich an das innere Ringen mit schottischen Bands und Künstlern und deren häufig etwas verklausulierten Alben längst gewöhnt habe. Längst, ja. Arab Strap, Mogwai, Emma Pollocks ehemalige Band, The Delgados, viele andere mehr. Mit Ausnahme des Teenage Fanclub. Dessen Alben waren seit jeher Liebe auf den ersten Blick und nicht erst den zweiten. Und dann ist da noch diese Band aus den späten 60er Jahren, die mit ihrem exotischen Instrumentarium und merkwürdig geflochtenen Melodien bis heute immer wieder als Referenz auftaucht. The Incredible String Band. See the water flow. Oh, wizard of changes, water, water, water. Dark or silvery, mother of life. Water, water, holy mystery, heaven's daughter. Wizard of changes, teach me the lesson of flowing. Sings it through. Oh, wizard of changes, teach me the lesson of flowing. God made a song when the world was new. Water's laughter sings it through. Wizard of changes, water, water, water. Hey, gonna bring it out. Laying on the street, 'cause I can't hide it. Your name, the shores passing. I remember them, Saint Martin, when he's carried up, and the bells are turning, and the drums are loud, and the pedals fall, and the people cry. He's hoisted up against the sky. Thank you. Als Gott die Welt schuf, schrieb er einen Song, den man heute noch hören kann, wenn man dem fröhlichen Plätschern des Wassers lauscht. The Incredible String Band, eben gehört, 1968. Schon bald werden die Verliebten an der Biegung des rauschenden Baches im hohen Gras wieder sitzen und hinter ihnen, die sich innig küssen, blühen Wälder und Felder. Endlich Frühling. Laut plätschert das Wasser vor die Scheiben des Wagens und auf sein Dach. Es regnet in Strömen. Früher Morgen, in aller Eile, verstaue ich zwei randvoll mit Schallplatten bepackte Taschen im Kofferraum des Wagens und verlasse den Parkplatz des Clubs. Nach wenigen Kilometern geschieht etwas außerordentlich Ungewöhnliches. Die Frau an meiner Seite ist eingeschlafen. Das passiert ihr sonst nie. Ich nutze die Gunst des Augenblicks und biege von der einen auf eine andere Autobahn ab, mit nun völlig neuem Fahrziel. Nach einer knappen Stunde etwa erreiche ich die anvisierte Stadt und parke den Wagen vor einem Hotel. Meine Beifahrerin wacht auf und seufzt. Endlich zu Hause, sagt sie erleichtert und wirkt Sekunden später reichlich verstört. Wo sind wir, fragt sie. In Paderborn, antworte ich. is me. If you're guessing who, I'm back again in another line, just to see what's on my mind. I do it all the time. I never bite my tongue. I speak it when it comes. All I want is pussy. Give me some religion. A brand new Cadillac and a winning lotto ticket. I don't want no pretty city boys in makeup showing me the goodies when I don't want to see it. I'm all about boy life in America. Living still in my mama's house. Ain't no moving, she's gonna have to put me out. Got no responsibilities, the possibilities blowing the wind. As I'm telling a friend, I said, all I want is pussy. Give me some religion, a brand new Cadillac and a winning lotto ticket. I don't want no pretty city boys in makeup showing me the goodies when I don't wanna see it. Endlich Frühling in Paderborn. Gegen Mittag schlendern wir durch die Gassen der Innenstadt. Ich entdecke plötzlich einen kleinen Schallplattenladen und auf mein Bitten hin treten wir ein. Die beiden Verkäufer sind nach meiner Erinnerung von eher rundlicher Statur und tragen beide einen Bart. Der Laden ist ein wenig dunkel, aber gut sortiert. Ich stolpere über eine alte Platte von Howling Wolf und sehe in einem anderen Regal mit Neuheiten ein mir nicht bekanntes Album der schottischen Band The Delgados, Emma Pollocks ehemalige Band. Mich überkommt das nur zu vertraute Gefühl, dass, wenn ich mit diesen beiden Alben nicht umgehend zur Kasse gehe, sie mir nie wieder in meinem Leben andernorts begegnen werden. Ich zahle also ohne großes Gerede und wir verlassen den Laden. Was nun? Frage ich. Meine Begleiterin sagt, sie möchte gern eine der zahlreichen Kirchen im Ort besichtigen. Das wird nicht gehen, sage ich. Das Spiel beginnt um 2. Längst habe ich ihr gebeichtet, dass der eigentliche Grund unseres Aufenthaltes hier das Ligaspiel des örtlichen Paderborner Clubs gegen meinen Lieblingsverein, den SC Preußen, ist. Wir machen uns also auf den Weg zum Stadion und sehen ein Spiel, von dem es auch heute, Jahre später, kaum etwas zu berichten gibt. Wie eigentlich immer. Es ist eine Tristesse ohne Ende, an die freilich ich mich längst ebenso gewöhnt habe wie an all die verklausuliert und weitgehend melancholisch ausgerichteten Bands aus Schottland. Kurz vor Spielschluss allerdings betritt ein Spieler den Rasen, den ich persönlich kenne. Mit seinem Vater, einem kleinen Künstler und Rock'n'Roller, Roger Trash, habe ich jahrelang gemeinsam in einer Wohnung gehaust. Doch der junge Kerl kann das Spiel auch nicht mehr aus dem Feuer reißen. Es beginnt auch wieder zu regnen und es ist bitterkalt. Wir flüchten uns unter eine Baumgruppe hinter der Stehkurve. Laub, Bäume ohne Laub. Soeben ist das 3:0 für die Heimmannschaft gefallen. Meine Begleiterin drängt darauf zu gehen. Es fallen kurz vor Schluss 2 Anschlusstreffer. Doch in der Erinnerung bleiben The Delgados und diese Laubbäume ohne Laub. Ever was a drug? street I walk, cut and run, cut and run. Gotta be where I can prove I love you. I'm on my thank you. mystery tree. Got a lot to echo spiritually. Do you believe we have a lot of baggage to leave? We have a lot to let go. Simple can at first sound terrible. It can sound so vague, like what is there for me to hold on to? Well, how about a dirt clod? A ripe strawberry? Nightingale song. The mockingbird eats the black widow spider. Dark feathers surrounding his heartbeats will accompany moans. Heartbeats will accompany moans. Endlich Frühling. Aufbruch. Musikalisch gesprochen, don't bore us, bring us the chorus. Langweile uns nicht, her mit dem Refrain. So in etwa hat es das schwedische Duo Roxette einmal gesungen. Blütezeit. Zwei Pflanzen gibt es, die ich Blüten hin, Blüten her aus unerfindlichen Gründen nicht mag. Rhododendronbüsche und Ginstersträucher. Die ersteren lassen mich in ihrer Beleibtheit unentwegt an dicke, grell geschminkte alte Tanten aus der Verwandtschaft denken, die ohne Unterlass Erdbeerkuchen mit viel zu viel Sahne verschlingen und unschuldige Kinder währenddessen auf ihren Schoß zu zerren versuchen. Kindheitserinnerungen. Und Ginster? Man kann sich die Hand daran aufreißen, insbesondere am Stech- oder auch am Dornginster. Jemand erzählt mir vor wenigen Tagen, er habe meinen Lieblingsverein, den SC Preußen, in Bonn spielen sehen. Das Stadion dort böte eigentlich problemlos Platz für 10.000 Zuschauer, sei aber im Prinzip völlig zugewachsen mit gefühlt etwa 8.000 Ginstersträuchern. Ich kann seine Angaben nicht bestätigen. Das Spiel selber, so sagt er, sei geprägt gewesen von purer Tristesse. Tristesse. Zum Glück sei rechtzeitig ein weiterer Stürmer eingewechselt worden. Sein Name Pollock. Ein anderer sagt, er sei einer plötzlichen Eingebung folgend kurz vor Spielbeginn abgebogen nach Krefeld und habe dort die Züricher Garageband The Staggers gesehen. Ich persönlich bin selten in Krefeld. Zuletzt war ich da, als Ailton kam, nach 69 Minuten. Das Stadion wirkte kurzzeitig, als hätte jemand es unter Strom gesetzt. Vor Jahren betrat ich nach einem DJ-Auftritt im frühen Morgen ein Krefelder Hotel. Vom Fenster aus blickte man auf eine Parklandschaft, voll mit Ginstersträuchern und Rhododendronbüschen, die mir sicherlich am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben sein würden. Wäre da nicht diese Krefelder Band, auf die mich eine Gruppe von 16-Jährigen schon vor geraumer Zeit aufmerksam gemacht hatte. Japanische Kampfhörspiele. Zufällig sah ich ihr gelbes Album Rauchen und Yoga irgendwann in einem Kölner Plattenladen. Wieder beschlich mich ein Gefühl wie damals bei den Delgados in Paderborn. Ich nahm die Platte also, ging zur Kasse und bezahlte ohne großes Gerede. Gerade erschienen ist das neue Album der Band der japanischen Kampfhörspiele. Bilder fressen Strom. Ich hab's nicht, Sucker Toto looks his food. up some race. And the deer is gone without me to the valley of surrender. There is still another world along its tracks. But there's that sign up to the hill to see the far of the land. Well, the sign will say there's still a higher one. And now the day is slowly setting and the light some way is sleeping. So I hope somewhere the troubles will be gone. Endlich Frühling. Wenige Wochen nach dem Spiel in Paderborn kam das Match beim FC St. Pauli. Und klar, es ging trotz zwischenzeitlicher Führung verloren. Eine unnötige Niederlage, aber auch keine, für die man sich hätte unbedingt aufhängen müssen. Bäume genug freilich säumten das Stadion in seiner alten Prägung am Millerntor schon. Wie es jetzt nach dem Neubau dort aussieht, keine Ahnung. Stadionneubauten sind mir immer ein wenig suspekt. Und nicht nur die. Ich laufe nach einem gefühlten oder tatsächlichen Abstieg auch nicht mit einer PVC-Fahnenstange auf den Platz, trete vor tote Gegenstände, weil gerade keine Lebenden in der Nähe sind und stelle anschließend auch keine lächerlichen Rechtfertigungsfilmchen bei YouTube ein, die ich Musik zudem dann noch von Linkin Park unterlege. Um darüber dann zu texten, die Medien seien schuld und der gegnerische Torwart wegen provozierender Gesten. Linkin Park. Ein Freund von mir behauptet bis heute, die Band sei eine gecastete Boygroup. Aber selbst das ist mir offen gestanden eher gleichgültig. Zurück also zum FC St. Pauli. Der Verein begeht in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Am 18. Mai kommt es zum Freundschaftsspiel gegen Freunde aus Schottland. Celtic Glasgow. Gleichzeitig erscheint eine 5-CD-Tribute-Box mit 100 Songs von ebenso vielen Bands aus zahlreichen Ländern. Die Norweger von Turbo Negro sind ebenso dabei wie die schottische Band The Wakes und die rumänische Band... Nein, eine rumänische Band ist erkennbar nicht aufgelistet. Früher dachte ich immer, man könne auch als unterklassiger Verein, vielleicht mit etwas Glück und Geschick, 3 oder 4 rumänische Nationalspieler kaufen, um mit denen dann klammheimlich aufzusteigen. Unentwegt, von einer Liga hoch in die nächste. Aber die Illusion habe ich mir inzwischen abgeschminkt. Preiswert und hochklassig in Rumänien ist bestenfalls noch die Musik, so gesehen. Thank you. Endlich Frühling, auch in Rumänien. Nicolas Simeon spielt diverse Klarinetten und Saxophone sowie das mir nicht bekannte Instrument Cavall. Er ist der Kopf der rumänischen Nicolas Simeon Group, deren Album Transylvanian Jazz ich vor wenigen Tagen kurioserweise im Büro eines befreundeten Sportjournalisten entdeckte. Während der unentwegt telefonierte, bekam ich von seinem Gespräch deshalb nicht mehr mit als den immerzu wiederkehrenden Namen Amarell, weil ich die Liner Notes dieses rumänischen Albums sorgfältig betrachtete und las. Als er endlich auflegte, fragte ich ihn, was es mit diesem Album für eine Bewandtnis hätte. Irgendwas Rumänisches, sagte er, hat jemand hier liegen lassen, nimm es ruhig mit. Diese gönnerhafte Attitüde der Sportjournalisten, sie amüsiert mich mehr, als dass sie mich stören würde. Einige von ihnen haben die Handynummer von Theo Zwanziger und die von Trainer Jogi Löw. Ich selber hatte gerade einmal die von Horst Rubesch, bevor ich sie irgendwann verlegte. Auch in Rumänien bin ich bisher noch nicht gewesen. Ganz im Gegensatz zur kanadischen Metalband Anvil, deren Glanzzeit innerhalb der rund 30-jährigen Karriere der Band ganz zu Beginn lag, Anfang der 80er Jahre. Vor nicht allzu langer Zeit hat die Band in Transsilvanien gespielt, auf dem Monsters of Transylvania Festival. Im 10.000 Zuschauer fassenden Rund verloren sich ganze 174 Zuschauer. Weniger also als zuletzt in Bonn zwischen geschätzt 8.000 Ginstersträuchern ein Spiel der vierten Liga sahen. Tristes. Der Lack ist ab bei Anvil. Alle wissen das offenkundig, nur die beiden Hauptprotagonisten der Band, die wissen es nicht. Sie arbeiten auf dem Bau, fahren Essen herum und träumen ungebrochen vom großen Durchbruch. Die gerade in die Kinos gekommene Dokumentation The Story of Anvil ist, nach allem, was man derzeit hört, ein absolutes Meisterwerk. Anrührend und humorig zugleich. Regisseur des Films ist Sascha Gervasi, ehemals Roadie bei Anvil. 3 Jahre lang hat er die beiden Anvil-Köpfe Steve Kudlow und Rob Rayner begleitet und sie unter anderem auch gefilmt, als sie, 2 Jahre ist das etwa gerade her, das Bürohaus einer Plattenfirma betreten und eine Demo-Kassette, in Worten Kassette, am Empfang abgeben. Dann verlassen sie das Gebäude und einer der beiden sagt: Ich habe ein gutes Gefühl. Das habe ich auch. Endlich Frühling. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. Alles Liebe, alles Gute, ciao. On the path to school, he was. was such a dreaming fool. He passed a factory with machines. On the left side, autumn stayed. Through the window, a red ray. Morning dew was made him stay. For a while, he felt okay. Silhouettes were moving fast. Behind the windows, cast shadows. Factory behind the glass. He was wondering all about the relationship between machines and human being. He kept all questions far behind, and fears made him feel unkind. Drills like birds with bills, like mother birds drill through Kill Bill into a head. Now the little child was dead. The little boy awakes alone. Now the nightmare's almost gone. Over, ever striving never to stay. At every stage, at every age, it's hard to turn the page. At every pass, retry your class. For every stroke, you're rich but broke. All the traps and the trappings. Ever endless to every end. For every turn, for every burn, it cuts, it breaks, it stays. You keep with care that ember rare. You shield it close against the foe. The book is read, it's you who lives it. You feel the pain, don't take the blame. The fear is free, strength constantly. And forces wane can be regained. You shine a path and that's how I knew that. You take it in stride. I always knew that you'd take it in stride. matter the cards you dealt, the blows you dealt, never mind, you would take them in your stride. You'd take it in stride. I knew that you'd take it in stride. Shot through with the rays of your hope, all our days from all places and times. You would take it. Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live.